1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer freitags eine freie Themenrunde, Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden, sehr gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Ruth und sie ist 53. Guten Morgen, Ruth. Morgen, Domian. Schön, dass du da bist, Ruth. Um was geht's bei dir? Also ich leide unter nicht mehr endenden dauerhaften Schmerzen seit 6 Jahren. Und es ist halt enorm belastend, weil ich weiß, solange wie ich lebe, wird mich der Schmerz begleiten. Woher kommen diese Schmerzen? Ich habe eine geplatzte Bandscheibe. Eine geplatzte Bandscheibe? Ja. So was gibt es? Ja, ich habe Weichteilräume und oben die eigentliche Bandscheibe ist eine Schicht Bindegewebe. Mhm. Und aufgrund von Weichteilräume ist das eben verhärtet, also nicht mehr elastisch, das Bindegewebe. Und bei einem eigentlichen Bandscheibenvorfall ist eben dieses Bindegewebe gerissen. Also zerplatzt quasi. Ja, richtig zerplatzt. Mhm. Und dann hat sich der Inhalt der Bandscheibe in den Spinalkanal ergossen. Was ist denn in so einer Bandscheibe drin überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Gallertartiges. Und das hat sich dann in den Spinalkanal ergossen? Und hat dann drückt jetzt, ist natürlich viel zu viel Material im Spinalkanal und drückt dann. Das konnte man nicht entfernen. Nein, das ist, mein Arzt hat mir das sehr plastisch erklärt. Er hat damals gesagt, nehmen Sie grünen und roten Wackelpudding, schütten den ineinander, rühren einmal um und dann versuchen Sie mal, das wieder auseinanderzuziehen. Ah, naja. Das heißt, du musst damit leben. Ja. Den Rest meines Lebens. Den Rest deines Lebens. Ja. Du hast sonst keine weitere Erkrankung. Das ist die Haupterkrankung. Ja. Und die macht dir das Leben ungeheuer schwer. Ja, weil die Schmerzen nicht erträglich sind. Unerträgliche Schmerzen. Welche Schmerzmittel nimmst du? Ich habe eine ganze Zeit lang Morphium genommen. Mhm. Aber ich komme mit den Nebenwirkungen nicht besonders gut klar. Das heißt, Morphium ist ja schon das Stärkste, was man bekommen kann? Ich habe keine Ahnung. Also da gibt es wahrscheinlich auch noch verschiedene Abstufungen. Ja, also die hatten überlegt, mir eine Morphiumpumpe zu legen, aber ich wollte das nicht. Weil die Nebenwirkungen von Morphium sind einfach. Das heißt, du nimmst jetzt kein Morphium mehr, ein anderes? Nein, ich nehme eine Mischung aus verschiedenen Präparaten. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Wenn du nimmst diese starken Tabletten jeden Tag. Ja. Wenn wir jetzt eine Schmerzskala haben, von 0 bis 10, 0 ist komplett schmerzfrei und 10 ist fast nicht mehr aushaltbar. Wo würdest du dich einordnen, trotz der Schmerzmittel? Also an einem guten Tag bei 6 und an einem schlechten bei 8. Uiuiui. Dann kann man sich das vorstellen, was das bedeutet. Mhm. Das bedeutet ja auch, wenn man so starke Schmerzen hat, dass man nicht schlafen kann. Also wenn ich eine gute Nacht habe, schlafe ich 3 Stunden am Stück. Wird man da nicht eine schlechte Nacht habe, gar nicht. Das geht 6 Jahre schon so. Ja. Und du warst schon bei sehr vielen Ärzten. Ich war bei verschiedenen Ärzten. Ich bin in einem Schmerzzentrum. Mhm. Also in Behandlungen. In sehr professionellen Händen. Ja. Und dennoch kann man dir nicht wirklich helfen. Nein. Wird man über solche Schmerzen nicht über kurz oder lang wahnsinnig? Wird man nicht seelisch komplett labil? Manchmal, ja. Manchmal hat man keinen Bock mehr, dann weiß man nicht, wofür man das macht. Hast du auch Schmerzen Ja, du hast auch Schmerzen, sagst du, wenn du schläfst, also wenn du gerade liegst. Ja. Es gibt keine Körperposition, die dir ein bisschen Abhilfe verschafft. Also liegen ist eigentlich ziemlich schwierig. Schwierig sogar. Rückengerechtes Sitzen geht ganz gut, meistens. Und gehen? Nur kurze Strecken. Ja, wie? Weil dann habe ich neurologische Ausfälle. Weil die Stelle ist halt blöd im Rücken, weil das drückt genau auf beide abgehenden Hauptbeinnerven. Ah ja. Das heißt, wenn du gehst, musst du mit so einem Gehwagen gehen? Oder? Nein. Das geht so schon das allein. Das geht so. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass ich sehr schnell kein Gefühl mehr habe im linken Bein vor allen Dingen. Und dann ist Schluss, dann kann man nicht mehr weitergehen. Dann kann man nicht mehr weitergehen, weil dann verliert man die Kontrolle. Genau. Lebst du alleine? Ja, mittlerweile ja. Was heißt mittlerweile? Nachdem das passiert ist, hat mein zweiter Ehemann sich ausgesprochen negativ dazu geäußert, falls ich je in den Rollstuhl kommen sollte, wie er dann zu mir stehen würde, woraufhin ich dann gesagt habe, dann gehe ich lieber gleich. Also er hat gemeint, was soll er mit einer behinderten Frau, dann könnte ich ja gehen. Da hast du auch das Richtige gemacht, dann zu gehen. Was willst du mit so einem? Nee, brauche ich nicht. Nee. Wie lange warst du mit dem zusammen gewesen? 11 Jahre. 11 Jahre und dann sagt er sowas. Nach dem Motto, in dem Moment, wo ich dich nicht mehr gebrauchen kann, wo du krank bist, bist du mir lästig. Ja. Schöner Typ. Ja, ganz toll. Ganz toll, aber... Hast du Kinder? Ja, 3 Stück. Stehen die zu dir? Ja. Hm. Die sind alle 3 schon erwachsen, haben schon teilweise eigene Kinder. Leben die in deiner Gegend? Nur meine Tochter. Das heißt, die Tochter kann dir auch schon mal ein bisschen helfen, einkaufen? Die kommt jede Woche. Jede Woche. Denn jede Woche. So wie du das gerade beschrieben hast, kannst du doch gar nicht groß in den Supermarkt gehen oder ähnliches. Ist schwierig. Also ich kann immer nur kurze Stücke gehen. Du kannst 3 Töpfchen Joghurt kaufen, wahrscheinlich kannst du ja nicht viel tragen. Hallo? Ach, das tut mir leid. Ruth ist weg. Ruth ist leider weg. Technische Panne. Dann machen wir weiter mit Paul. Paul ist 59. Guten Morgen, Paul. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja. Schönen Samstag und ein frohes neues Jahr. Ja, kann man immer noch sagen, ne? Nee. In China hat man heute Neujahr. Ah. Im Zeichen der Schlange. Im Zeichen der Schlange, das habe ich gelesen, ja. Ja. Heute ist Neujahr in China? Ja, oder in Thailand, und da komme ich zum Thema. Ja. Mein jüngster Sohn, der war als Backpacker vor 2 Jahren in Thailand und hat davon so geschwärmt, hat gesagt, Papa, da musst du auch mal hin. Und da habe ich ganz spontan einen Flug gebucht nach Bangkok. Na, du bist ja drauf. Bangkok Hotel einen Tag. Ja. Und wenn das Hotel in Ordnung ist, habe ich verlängert für 4 Tage. Da bin ich 4 Tage in Bangkok rumgeschwirrt. Alleine. Dann mit Zug nach Kuala Lumpur. Ja. 4 Tage. Dann mit dem Bus nach Singapur. Mhm. Dann zurückgeflogen nach 4 Tagen nach Patong oder Phuket. Ja. Dann 4 Tage nach Koh Samui. Mit der Fähre wieder zurück nach Patong. Und dann hätte ich eigentlich am 18. Oktober zurückfliegen müssen. Mhm. Und die Leute im Hotel sagten, du bist verrückt. Nachdem du nach Singapur ausgereist bist, verlängert sich dein Visum wieder um 4 Wochen. Ach so. Und so schnell kommst du da nicht mehr hin. Ja. Verlänger doch um die 4 Wochen. Ja. Und buch den Flug um für 150 Euro und dann bleibst du. Wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe, hast du es gemacht. Dann habe ich meinem Sohn eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ich komme später. Ja. Dann schrieb der zurück, Papa, ich hatte von dir nichts anderes erwartet. So, und da habe ich eine Thailänderin kennengelernt, die im Restaurant arbeitet. Ach guck, der Paul. Die ist am 1. Februar 42 geworden. Ja. Da sind also jetzt 17 Jahre Unterschied. Naja. Und hat eine 5-jährige Tochter und der Vater des Kindes ist bei einem Motorradunfall verunglückt. Tödlich. Mhm. So, und ich habe mich mit der so gut verstanden. Und ich fliege am 29. März für 3 oder 4 Monate wieder nach Thailand zurück. Um sie zu sehen? Um sie zu sehen. Sie hat ein Apartment. Mhm. Da werden wir zusammen wohnen. Also ich gehe nicht mehr ins Hotel. Wie lange hast du denn eigentlich jetzt das erste und dann auch das letzte Mal, als du da warst, mit ihr verbracht? 14 Tage. Ach, das ist noch nicht, nicht so lange. Nee, deswegen habe ich ja gesagt, ich fliege jetzt Ende März wieder zurück für 3-4 Monate. Ja. Um sie besser kennenzulernen. Das ist natürlich ein guter Plan. Wann bist du zurückgekommen aus Thailand? Am 14. November. Das ist wiederum auch noch nicht so lange her. Nee. Ja. Ich kriege jeden Tag 3-4 SMS. Wie kommuniziert ihr beiden denn? Wir kommunizieren per iPhone oder per PC, ja, in Englisch. Ja, in Englisch, das wollte ich wissen. Sie kann Englisch, sie kann Italienisch, ja, und sie lernt Deutsch. Ja. Und kannst du auch so gut Englisch, dass man sich da ordentlich besprechen kann? Ja, es geht. Mein Schulenglisch und es gibt Google Translator. Ja, natürlich. Ja. Dann schreibe ich das erstmal in Deutsch und dann übersetzt und dann kopiere ich das in web.de. Verstehe. Und dann geht das über web.de raus auf ihr Handy. Nur so und kannst so geht das. Ja, natürlich. Aber so kannst du es nicht machen, wenn du mit ihr im Apartment sitzt. Da musst du schon ein bisschen... Nee, ich mache jetzt einen Auffrischungskursus Englisch. Mhm. Über bekannte Internetfirmen. Ja. Bubble oder EF Translator. Ja, das ist natürlich auch eine gute Motivation, das zu lernen. Ja, und sie lernt Deutsch. Sie schreibt ab und zu meine SMS in Deutsch. Wie lange bist du denn schon Single? Ich hoffe mal, dass du Single bist. Ich bin 12 Jahre Single. Ich war 25 Jahre verheiratet und bin am 16.05.2001 geschieden worden. Hast du dich so richtig verknallt in das Mädel da unten? Ja. Also Mädel ist gut, in die Frau da drunten. Ja, ich habe mich verknallt und sie hat sich in mich verknallt, sage ich mal. Man hat ja immer Vorurteile, ne? Die Frauen nehmen einen dann aus und dann müssen die Eltern finanziert werden und. Das ist aber jetzt nicht der Fall bei ihr. Wie ist denn die finanzielle Situation von ihr? Ja, sie geht arbeiten in einem Restaurant in Patong. Ja, gut. Hat ein eigenes Apartment und... Also sie verdient für die Verhältnisse dort okay. Ja. Du musst sie nicht aushalten. Nee. Und auch nicht, du hast es gerade angesprochen, auch nicht die Familie. Nein, nee. Sie hat keine Familie mehr. Sie hat nur noch ihre Tochter. Die ist in Bangkok im Internat. Mhm. Und sie bezahlt das Internat, sie bezahlt ihre Wohnung oder ihr Apartment. Also ist die Frau finanziell eigenständig? Ja. Und unabhängig, kann man so sagen. Ja. Jetzt geht ja Paul einmal mal auf Reisen und schon passiert sowas. Ja. Ist ja eine tolle Sache. So, und ich habe mir überlegt, wenn jetzt die 3-4 Monate funktionieren, ja, dann möchte ich sie sogar heiraten. Ja. Nämlich, ich werde 60 im Juli. Ja. Und wenn ich in ein paar Jahren vielleicht sterben sollte, Entschuldigung. Ja, also das wollen wir nicht hoffen, dass du schon in ein paar Jahren... Nein, ich sag mal so, aber warum sollen meine Rentenansprüche an den Vaterstaat gehen? Mhm. Dann sollen die doch lieber zu ihr gehen und sie hat noch ein gutes Leben. Ja, ja gut, wenn ihr beiden euch auch wirklich versteht und wenn das eine Liebe ist, ist das natürlich eine gute eine Folgeerscheinung davon, ja. Dennoch... Also sie ist meiner Meinung nach okay, sie hat mir geschrieben, sie geht morgen in den Tempel und wird für unser Glück und unsere Zukunft beten. Hört sich gut an, wird mich zunächst auch beeindrucken. Dennoch, Paul, ich will ja, du bist jetzt im Liebesglück. Ja. Ja. Ist halt ja auch gegönnt. Aber trotzdem, Augen auf, ne? Vorsicht. Und dass du erstmal. Im Straßenverkehr, ja. Im anderen Verkehr auch. Wenn du aber jetzt 3 Monate da bist, lernt man einen Menschen ja schon besser kennen, als man nun mal eben 2 Wochen beim letzten Mal. Insofern ist der Plan klug, mal ja, für 3 Monate hinzugehen. Und in 3 Monaten weißt du mehr, sagen wir es mal so. Du musst ja so eine Heirat nicht überstürzen. Nein. So schnell stirbst du uns nicht weg, hoffe ich mal. Nein, das nicht, aber das ist meine Idee und warum soll ich es nicht tun? Natürlich. Ich werde glücklich darüber und sie wird glücklich. Wenn es so ist, ist es völlig in Ordnung. Ja. Ich sage nur immer bei solchen Sachen, nichts zu überstürzen. Man ist natürlich am Anfang sehr beeindruckt von allem. Es ist fremd und nett und schön und man ist verliebt. Vielleicht, weil man schon sehr lange nicht mehr verliebt war. Aber, naja gut, 3 Monate. Du kommst nach 3 Monaten wieder zurück. Oder 4. Ich habe am 27. Juli Geburtstag. Ich werde bis 30. Ich habe einen Rückflug für den 30.06. gebucht. Ja. Und durch die Hin- und Herreiserei werde ich unter Umständen noch rauszögern bis zu meinem Geburtstag und erst Ende Juli zurückkommen. Das sind jetzt 4 Monate. Weißt du, was ich ganz toll fände? Wenn wir beiden nach unserer Sommerpause irgendwann Anfang September nochmal telefonieren können. Ja, können wir machen. Da bin ich sehr gespannt, was du mir dann erzählst und wie die Entscheidungen gefallen sind bis dahin. Ich habe schon geschrieben, sie soll vom Dezember an, Dezember, Januar, Februar, nach Deutschland kommen. Genau. Oder nach Köln. Ja. Ich bin Kölner, deswegen. Ich weiß, ja. Dann wird sie Weihnachten erleben hier in Deutschland und sie wird Karneval erleben. Ja, na gut, da kannst du natürlich auftrumpfen. Ja, sie hat am 1. Februar Geburtstag, nächstes Jahr Karneval ist der 28. Super. Wenn du sie heiraten würdest, spinnen wir mal noch mal so ein bisschen, würdest du denn da unten leben wollen oder soll sie hierher kommen? Teils, teils. Ja, das ist auch ein guter Plan. Wenn man so die Saison in Patong ist für Ende November, Dezember, Januar, Februar. Mhm. Und die laue Zeit ist Juli, August, September. Mhm. Mhm. Und dann müssen wir es so arrangieren, dass sie in der Arbeitszeit, wo sie Geld verdienen kann, unter Umständen in Thailand ist. Ja, das kann man ja alles irgendwie regeln. Und ich auch. Ja. Und in der lauen Zeit. Macht man sich hier ein laues Leben in Deutschland. Ja. Paul, Mensch, ich freue mich für dich, dass du so eine nette Frau da gefunden hast. Und ich wünsche dir wirklich Glück, dass das alles solide und gut ist. Ja, ich hoffe es auch. Und wir beide telefonieren im September nochmal. Meldest du dich bitte dann per Mail, damit du auf jeden Fall auch durchkommst und beziehst dich auf das Telefonat heute und dann reden wir beide wieder. Ja, ist in Ordnung, Jürgen. Viel Glück und guten Flug darunter. Ja, dann Dankeschön und frohes neues Jahr. Ja, Dankeschön dir auch. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Jutta. Jutta ist 55. Guten Morgen, Jutta. Hallo, Domian. Hallo, Jutta. Deswegen rufst du an? Domian, ich bin einer deiner Zuhörer zum Thema deiner Phobien. Mhm. Ich habe eine Phobie gegen meine eigenen Wohnungstüren in meiner Wohnung. Ob es jetzt die Badtür ist, die Küchentür, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, spielt keine Rolle. Es ist nicht die Eingangstür zur Wohnung, es sind die Türen in der Wohnung. Ich kann die Türen nicht zuhaben. Die müssen alle immer 24 Stunden offen sein und bleiben. Auch beim Schlafen überall. Ist das eine Phobie gegen die Türen? Oder ist es eine Phobie, nicht in einem geschlossenen Raum sein zu können? Ich glaube, es ist eine Phobie, nicht in diesem geschlossenen Raum zu sein. Ja, ja. Also wenn die Türen zu sind oder wenn eine von den Türen zu sind, trotzdem ich in der Wohnung schon wahnsinnig lange lebe und jede Ecke und alles kenne, bekomme ich eine Panik oder Angst, dass ich die Kontrolle verliere, was in den anderen Zimmern sich tut. Ach, so funktioniert das. Du kriegst keine Beklemmung? Beklemmung? Weiß, wie da alles steht und dass keiner reinkommen kann. Es hat nichts zu tun mit Einbrechern. Ja, ja. Wie ist es denn, wenn du mal irgendwo zu Besuch bist oder in einem Hotel? Ist es da auch so mit den Türen? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Auf Besuch ganz, ganz ungerne zu jemandem zu gehen und bei denen zu schlafen, warte ich, bis die ganze Wohnung oder eventuell das Haus ganz ruhig ist, alle schlafen, dann stehe ich wieder auf und mach meine Tür auf. Aber nur deine? Aber nur meine, ja. Weil ich dann mich konzentriere, was könnte auf den Gang passieren. Ach so. Also ist es immer eine Angst, was außerhalb des geschlossenen Raumes dann geschehen könnte? Ja, ganz genau. So kann man es erklären. Ja, das Einzige, was ich in den Griff kriege, ist ein Hotelzimmer. Wenn es nur ein Hotelzimmer ist, ein Zimmer, ja, dann muss die Badtür aufbleiben. Mhm. Aber wenn das Hotelzimmer ein zweites Zimmer hat oder ist eine Suite oder so, ja, müssen die Türen aufbleiben. Geht gar nicht anders. Die Tür, aber die Haupttür zu dem Hotelzimmer, also wenn es denn raus in den Hotelflur geht, die darf zu sein. Das ist okay, das weil okay. Das schaue ich so an, als ob das ja dann nicht mein Bereich ist. Mein Bereich ist die Wohnung, mein Bereich ist die Suite. In einem Haus könnte ich fürs ganze Geld in der Welt nie leben, genau, weil ich die Kontrolle verliere zwischen oben und unten. Stell dir mal vor, du hättest jetzt ein großes Einfamilienhaus, 200 Quadratmeter, 6-7 Zimmer. Wunderbar, verkaufe ich in einer Sekunde. Wäre nicht möglich, wenn du da alleine wohnen müsstest. Geht nicht. Wie viele Zimmer hast du jetzt? Jetzt habe ich 3. Gut, das ist überschaubar. Das ist auch nur überschaubar, wenn alle Türen auf sind. Natürlich. Und ich bin auch mal richtig ehrlich in mein Leben zurückgegangen. Ja. In meine Kindheit, um zu sehen, wurde ich mal eingesperrt im Keller, in ein Zimmer, in eine Kammer. Wurde ich nie eingesperrt. Seit wann merke ich diese Phobie oder wurde aufmerksam drauf? Eigentlich erst in meinen späteren Erwachsenenjahren. Du hast es früher auch schon praktiziert, aber es ist ja gar nicht so bewusst gewesen, oder? Nein, war mir nicht bewusst und ist mir bewusst, würde ich sagen, jetzt in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, 20 Jahren. Richtig auffällig. Hat es mit dem Älterwerden zu tun, dass es vielleicht sich auch noch mehr abzeichnet? Nein, ich denke, es ist eigentlich eine richtige Angst, nicht zu wissen oder ich bin nicht in der Lage zu hören, was da eventuell passieren könnte. Jetzt will ich dir was erzählen. Da ich ja so einen verdrehten Lebensrhythmus habe und nun immer nachts hier arbeite und hier bin, schlafe ich in den Tag hinein. Und um in den Tag hinein zu schlafen, schlafe ich immer mit so Ohrenstopfen. Das wäre für dich gar nichts. Um Gottes Willen, dann laufe ich lieber die Straßen. Schon die Vorstellung ist dir ein Grauen. Ganz schlimm. Ich find's herrlich. Ich flog mir nie Ohrenstöpsel. Schick mir bitte ein Autogramm ohne Ohrenstöpsel. Ja, das wäre ein Spaß, wenn ich dir ein Autogramm schicken würde plus Ohrenstöpsel. Ganz schlimm, schicke ich zurück. Nein, versprochen, ich schicke dir keine Ohrenstöpsel. Okay. Ich will dich ja nicht ärgern. No. Aber es ist schon peinlich, wenn man bei Bekannten schläft, bei Gästen. Ja. Die wollen höflich sein, die machen die Türen zu fürs Privatleben oder Privatsein. Ja. Ganz, ganz peinlich, wenn ich dann da rumschleiche wie ein Dieb und mache meine Tür wieder auf. Gab es da schon peinliche Situationen, wo jemand dann reagiert hat? Und ja, sehr peinlich. Und zwar haben die gemerkt, meine Tür war auf, nachts um 3 oder 4, sind dann an meine Tür gekommen und haben meine Tür dann wieder zugemacht. Oh Gott, das genau sollten sie nicht tun. Das genau, naja, aber ich konnte mir nicht leisten, an die Tür ein Schild dran zu hängen, bitte Tür nicht anfassen oder so. Hast du gemerkt, wie die es zugemacht haben? Ja, weil ich schlafe in fremden Wänden wie auf, weiß ich nicht. Ja, du hörst alles mit. Ich schlafe wie Halbschlaf. Ja, und was hast du da? Was weil hast diese du dann, Angst mich wach hält. Was hast du dann gemacht, nachdem du gemerkt hast, die haben die Tür leise zugemacht? Dass meine Nacht war ruiniert. Dann habe ich das Licht angemacht und habe gelesen. Ich kann ich nicht mehr. Das ist eine Angst, die muss ich dann richtig runterbringen. Das heißt, im Prinzip musst du dem aus dem Weg gehen, dass du bei anderen Leuten schläfst. Mache ich ganz selten. Oder du musst so ein offenes Verhältnis mit denen haben und sagst, hier, ich habe hier einen kleinen Knall, ich muss die Tür mal aufhaben, dann geht's auch. Das könntest du aber nur bei richtig wenigen machen, weil du solche Schwächen, sagen wir mal, die willst du ja nicht öffentlich zugeben. Ja, aber du bist ja eine selbstbewusste Frau. Ja, aber siehst du, ich krieg nicht mal meine eigene Wohnung in den Griff. Ja, ist es denn so, dass dich das belastet? In meinen eigenen 4 Wänden belastet es mich nicht. Wenn ich in Hotels bin, belastet es mich auch nicht. Aber auf Besuch gehen zu irgendjemandem für 1-2 Wochen bin ich eigentlich ein kleines Nervenbündel und mache es sehr, sehr ungern oder sehr, sehr selten. Also ein belastendes Moment, wenn man auf Reisen ist, ne, bei Leuten lebt. Und ich weiß eigentlich nicht, wie ich es in den Griff kriegen soll. Das Wunderbare ist ja, wenn du selbst auch so viel drüber nachgedacht hast, ist es bei dir genauso wie bei den anderen, die erzählt haben vorgestern, keiner weiß die Ursache. No, und ich bin ehrlich, denn ich meine, wir lügen zu allen Leuten, aber wir lügen nie zu uns selber. So, ich bin richtig in meinem Leben zurückgegangen, da ist nichts, absolut nichts. Wie hast du es gemacht? Du lebst jetzt alleine, das höre ich. Ja. Warst du mal verheiratet oder hattest du einen Partner? Ja, ich war mal verheiratet, ich bin Witwe. Wie hast du es denn damals gemacht mit deinem Mann? Nicht empfunden, weil... weil dann war ich nicht alleine. Ach so. Dann war ich nicht alleine. Ah, das heißt, wenn dein Partner... Ein Zimmer teilen mit jemandem, sagen wir mal, ich würde ein Zimmer teilen mit jemandem, dann ist es okay, ist das Alleingefühl. Das ist ja verrückt, das ist ja verrückt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich loswerden will, also loswerden soll, weil es ist unbequem, es ist unbequem. Ich glaube, dass man das, da das wirklich so merkwürdig einfach ist und so nebulös ist, dass man das, wenn man es loskriegen will, mit einem Fachmann nur loskriegen kann. Aber ich denke, das ist so eine Kleinigkeit und ich will so ehrlich mit mir sein und will sagen, hallo, das ist deine Wohnung, du weißt ganz genau, dass sich hier nichts tut. Ja, aber ich kann das nicht ablegen. Ich finde ja, es gibt ja so diese Sachen, die man so hinnehmen kann, damit kann man, es gibt ja so Kuriositäten, die die Menschen haben, da kann man mit leben. Und in dem Moment, wo es einem lästig wird oder wo es einem wirklich beschwerlich wird, dann muss man etwas unternehmen. Und wenn du jetzt schon so viel versucht hast, dagegen anzugehen und es alleine nicht geschafft hast und es aber loswerden willst, musst du was unternehmen. Ich denke aber, ich bin intelligent genug, um es selber in den Griff zu kriegen, denn es ist ja nicht eine Angst vor einem Einbrecher, das würde ich ja noch verstehen. Ah. Es ist eine Angst vor einer leeren Wohnung, vor leeren möblierten Zimmern. Aber du hast es ja nicht geschafft bisher. Das stimmt. Ja. Deswegen habe ich dich ja. Jutta, du Berlinerst so herrlich. Kommst du aus der Gegend? Ja, natürlich, so. Alles 030. Na, siehst du, das sehe ich ja hier nicht. jetzt gucken wir, machen uns mal ein bisschen schlau in Berlin. Berlin ist ja hervorragend ausgestattet mit allen möglichen psychologischen Praxen und... Sagst du bietest mir jetzt eine schwarze Ledercouch an? Naja, es muss nicht gleich eine schwarze Ledercouch sein. Vielleicht irgendein Tipp, wo du mal hingehen könntest. Würdest du es machen? Das mache ich. Ja, wenn du mir versprichst, ein Autogramm ohne Ohrstöpseln. Das verspreche ich dir hundertprozentig. Jetzt legst du auf, die Magdalena ruft dich an, die berät dich und du gibst der Magdalena deine Anschrift und dann kriegst du ein ganz schickes Autogramm. Okay, so. Vielen Dank. Jutta, alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, 1 Uhr 28 haben wir gleich. Und ich bin verbunden mit Matthias. Matthias ist 21. Guten Morgen, Matthias. Hallo, guten Morgen, Domian. Matthias, um was geht's? Also ich bin vor 5 Jahren auf dem Oktoberfest gewesen, mit ein paar Freunden gemeinsam. Mhm. Und sind mit dem Zug nach Hause gefahren. Und ja, da gab es ein Problem mit dem Schaffner und unserem Zugticket. Und dann bin ich quasi unter den Zug gefallen, als ich aus dem Zug ausgestiegen bin. Also ich habe, um ehrlich zu sein, den Schaffner noch mal provozieren wollen und bin gegen den Zug gesprungen. Und dann habe ich mein rechtes Bein ganz verloren und vom linken nur den Fuß. Ach, warst du besoffen? Ja, um ehrlich zu sein, also wir haben alle was getrunken, ja. Du bist noch mal, ich kann mir das richtig vorstellen, so an den Zug rangesprungen, um ihn... Genau, der Zug hat sich quasi schon bewegt wieder. Und ihm noch mal einen auszuwischen quasi und... Genau, bin ich noch mal gegen die Scheibe gesprungen. Ich wollte halt nochmal ihm quasi zeigen, ja, und dann bin ich runtergefallen und ich weiß auch nicht mehr so viel. Also es war jemand da, der war ein sanitätischer oder Ersthelfer, der hat mir dann quasi geholfen. Kann man sich, wenn einem, das, ist das Bein abgefahren? Ja, sofort. Und der Fuß auch? Ja. Und du warst bei Bewusstsein? Ich war bei vollem Bewusstsein. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, weil ich bin dann eben später dann ohnmächtig geworden. Also da ist dann der Helikopter gekommen und ja, allzu viel weiß ich dann auch nicht mehr. Ich bin dann nur aufgewacht. Du hast in dem Moment, du hast keine Erinnerung daran, dass du irgendwie einen unfassbaren Schmerz empfunden hast. Genau, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern zum Beispiel. Aber irgendwann bist du dann in einer Klinik aufgewacht. Genau. Und da wusstest du ja gar nicht, was los ist wahrscheinlich im ersten Moment, oder? Genau. Beschreiben wir das. Also ich bin irgendwann aufgewacht, das heißt nach 9 Tagen. Ja, dann habe ich halt auch sehr viel Morphine bekommen, also es sind Schmerzmittel. Und ja, dann habe ich halt erstmal bemerkt, was eigentlich los ist. Ja, wie bemerkt man das? Nimmt man die Bettdecke zur Seite und guckt runter oder wie? Ja, ich wusste, wo ich quasi aufgewacht bin, wusste ich nicht genau, was los ist, aber ich habe eigentlich direkt gemerkt, dass Also irgendwas fehlt. Mhm, also das merkt man schon. Mhm. Und das war, also als mir es dann bewusst geworden ist, hat auch ein bisschen gedauert, war es echt. Als dir das klar war, ich habe mein Bein verloren, mein Fuß verloren, wegen dieser Aktion, was ging da alles in dir vor? Ja, das Erste, was man natürlich denkt, man kann nie wieder Fußball spielen. Mhm. Also ich habe immer früher sehr viel Sport gemacht und ich kann nie wieder mobil sein, aktiv was machen. Also das war schon, das war eigentlich das Schlimmste daran, dass man halt genau weiß, du kannst nie wieder laufen oder also aktiv am Geschehen teilnehmen. Genau. Gab es da Momente am Anfang, das hört man ja oft von Menschen, denen das passiert ist, dass du zu dir gesagt hast, ich will überhaupt nicht mehr leben? Ja, das denkt man sich natürlich schon, aber ich habe eine Freundin zu dem Zeitpunkt gehabt, die Andrea, die hat mich immer sehr unterstützt und hat halt gesagt, ja komm, wir machen das gemeinsam, wir schaffen das. Mhm. Und dann habe ich halt auch mir nichts quasi gedacht, dass ich mich umbringen möchte. Also es war halt dann alles eigentlich, am Anfang war man schon sehr niedergeschlagen, aber die Freundin hat mir halt neuen Mut gegeben, neue Kraft. Das Ganze war vor 5 Jahren. Wie lange war die Freundin dann noch bei dir? Die hat jetzt Schluss gemacht am 27.11. Oh je. Das heißt, sie war so lange bei dir? Ja, wir waren davor, also wir waren 6 Jahre lang zusammen. Wir waren zwar auf der gleichen Schule. Ja, und es war schon, keine Ahnung. Warum ist jetzt Schluss? Ja, sie hat einen anderen gefunden, glaube ich, wie ich das mitbekommen habe. Und der ist halt wahrscheinlich besser oder ich weiß auch nicht. Glaubst du, dass es jetzt mit deinem Handicap zu tun hat? Ja, sie hat gesagt, sie kann das nicht mehr anschauen. Dass ich mich, sie hat gesagt, ich würde mich gehen lassen. Und weil ich auch, also ich kann, Dominik, ich kann nicht mehr so rausgehen wie alle anderen. Deswegen bin ich halt die meiste Zeit zu Hause. Ich wohne mit einem Freund zusammen, der mich unterstützt. Mhm. Bei allem. Und wie kannst du dich denn überhaupt, gehst du mit einem Rollstuhl raus, wenn du rausgehst? Genau, wenn ich rausgehe, ich habe einen Freund, der Aram, der hilft mir mit dem Rollstuhl quasi rauszugehen, der wäscht mich, weil es halt auch nicht so leicht ist. Also die Wohnung ist auf jeden Fall behindertengerecht, wo wir zusammen wohnen, aber man kann halt trotzdem nicht alles allein machen. Also es ist halt sehr schwer einkaufen oder sowas. Ja genau, du bist darauf angewiesen, dass er dich wäscht. Genau. Kannst du alleine dich auf die Toilette irgendwie hieven? Ja, das geht auf jeden Fall. Also sowas ist schon möglich. Aber dann ist dieser Freund, dein Freund schon ein ganz wichtiger Mensch in deinem Leben. Ohne den lief gar nichts da. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Also er ist auch sehr wichtig für mich, wenn es darum geht, andere Menschen kennenzulernen, weil er eigentlich immer derjenige ist, der zuerst das Eis bricht oder sowas für ihn tut. Ja. Das hat deine Freundin gesagt, hast du gerade gesagt, du würdest dich gehen lassen. Stimmt das? Ja, ich kann halt nicht mehr so viel rausgehen und deswegen esse ich halt recht viel und bin ein bisschen dicker geworden, ein bisschen zugenommen. Also ich wiege 130 Kilo fast. Mhm. Und ich habe davor, war ich halt sportlich, habe halt immer so 80, 85 Kilo gewogen. Ja. Und jetzt hat sie halt einen Freund, also ich habe die selber nicht gesehen, aber der sieht halt viel, viel sportlicher aus. Ich weiß nicht, ob es am Aussehen liegt oder... Mhm. Wie, was machst du? Kannst du irgendwie von zu Hause aus vielleicht beruflich eine Sache machen? Also ich bin Bürokaufmann, habe eine Lehre begonnen, ich bin im zweiten Lehrjahr jetzt und muss da, also ich gehe da jeden Tag hin, ganz normal, der Arbeitgeber kriegt da, also das, was hat mich auch gestört, der Arbeitgeber spart sich, glaube ich, was, wenn er, also ich wurde, glaube ich, nur aufgrund meines Behindertenstatus eingestellt und ja, da arbeite ich viermal die Woche. Wie viermal die Woche? Viermal die Woche. Ist das so üblich, dass du nur, also... Das ist so ein duales Ausbildungssystem, also ein Tag die Woche geht man dann quasi zur Schule, ich habe diesen Tag quasi dann und kann, das ist da so ein spezielles Zentrum hier bei uns, wo man dann, wenn man körperlich behindert ist, alles beigebracht bekommt. Ja. Macht dir denn die Arbeit an sich Spaß, die du da machst? Ja, das ist halt schwierig an und für sich ist es auch nicht so spannend, weil es eigentlich immer das Gleiche ist, aber die Kollegen, also es ist schon schwierig, weil ist halt ein größerer Konzern und viele Leute fragen sich halt, glaube ich, immer, was ist und was mit mir passiert ist. Achso, dann musst du immer und immer deine eigene Geschichte erzählen. Genau. Mhm. Und die Freundin hat, die Andrea hat da quasi auch gearbeitet und ja, jetzt hat sie aufgehört. Jetzt hat sie aufgehört. Ja, im Januar. Wenn du so deinen Gemütszustand beschreiben solltest, mit einem Wort oder ein paar Worten, wie würdest du es tun? Niedergeschlagen und kraftlos, ja. Niedergeschlagen natürlich wegen deines Schicksals, wegen der Behinderung. Und sag mal noch genauer. Die Behinderung ist eine Sache, mit der man sich irgendwann abfinden muss. Ja, man muss irgendwann lernen, damit umzugehen. Und damit, das ist auch kein Problem. Aber niedergeschlagen auch, weil die Frau, die eigentlich so lange an meiner Seite war, einfach. Verstehe. Ja, das ist schon. Die ist weg. Und die ist, wenn man dann denkt man sich, die ist wahrscheinlich weg, weil ich kein Bein habe, weil ich fett geworden bin. Ne? So muss man es ja dann klar ausdrücken auch. Ja, aber es gibt ja viele Sachen. Also erstmal, ich kann manchmal, wenn ich mich anschaue, dann verstehe ich nicht, was sie genau meint. Also ich bin nicht so voll außer. Du verstehst nicht falsch. Ich habe nicht dich als fett bezeichnen wollen, sondern dass du das vielleicht denkst, dass sie das denkt. Ne? Nein, ich verstehe schon, Mhm. Aber erstmal, Matthias, was ich sagen wollte, ist ja toll, dass sie so lange bei dir geblieben ist. In der Regel ist es so, das höre ich ja leider hier, dass Beziehungen in die Brüche gehen, gerade auch wenn die Leute so jung sind wie du, wenn sowas Schlimmes passiert ist. Ja, das stimmt. Also sie hat auch immer, also wir haben sehr viele schöne Zeiten gehabt. Wir haben Vielleicht wäre die Sache ja auch auseinandergegangen, wenn nichts passiert wäre. Kann ja auch sein. Ihr wart ja aber ich liebe, also unsere Liebe war, wir waren füreinander gemacht und auf einmal sagt sie. Das ist ein herber Schlag, da gebe ich dir völlig recht. Ja. Du hast gerade gesagt, mit der Behinderung, damit kannst du dich in gewisser Weise schon arrangieren und kannst damit umgehen. Ne, hast du gerade gesagt? Mehr oder weniger. Genau. Mehr oder weniger. Okay. Aber das ist ja nicht mehr zu ändern. Deswegen sollte man ja die Energie da reinstecken, was zu ändern ist. Also zu ändern ist zum Beispiel, dass du abnimmst. Du kannst wieder abnehmen, indem du deine Ernährung umstellst, man kann ja als Behinderter, das weißt du, auch Sport betreiben. Es gibt ja viele Leute, die im Rollstuhl sitzen und Top-Sportler sind und tolle Sachen machen. Das stimmt, ja. Und wenn du früher schon eine Affinität zum Sport hattest, Dann musst du machst gar nichts im Moment. Ja, im Moment, also ich bin halt viel rausgegangen, dann quasi mit dem Rollstuhl gefahren, also spazieren, würde ich sagen. Nee, du sollst aktiv Sport habe ich nicht mehr probiert. Such dir aktiv ein sportliches Betätigungsfeld. Das kannst du mit deiner Behinderung. Hundertprozentig gibt es viele Möglichkeiten, die du machen kannst. Ja. Dann hast du erstmal einen Anreiz, das aktiviert deinen Ehrgeiz, dein Körper wird wieder ansehnlicher, du fühlst dich selber wohler. Ja. Du kommst in andere Lebenszusammenhänge rein, weil du wieder da natürlich viele andere Menschen kennenlernst. Ja. Und es tut einfach auch deine Psyche und Seele gut. Ja, stimmt. Und dann sage ich dir auch, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass du deine Freundin verloren hast. Das dauert eben auch eine Zeit, immer da einigermaßen dann drüber weg ist. Ja, man kommt, man kommt am besten drüber weg, egal ob man nur behindert ist oder nicht behindert ist, wenn man sich ablenkt. Und wenn man sagt, das ist es. Ja, das ist auch, glaube ich, auch sehr der Liebeskummer, der auch mitschwingt. Ja, natürlich, klar. Absolut recht, also. Ja. Ich werde es auf jeden Fall in Zukunft mal mit Sport probieren. Ja, ist, glaube ich, die Aktivitäten. Ja. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. Ja, dann wird es sicher viele Möglichkeiten diesbezüglich geben. Mach dich mal schlau. Da müssen wir gar nicht gucken, das kannst du auch alleine. Ja. Ne? Alles klar. Matthias, da wünsche ich dir viel Glück. Ich würde noch gerne einen kleinen Aufruf starten an alle Leute, die das gleiche Schicksal wie ich haben, wenn ich darf. Natürlich. Lasst euch nicht unterkriegen, wenn jemand dumm schaut oder wenn jemand euch blöd anmacht, sondern steht zu euch selbst und steht zu dem, was passiert ist. Ja. Sehr gut, Matthias. Vielen Dank. Und alles Gute und viel Erfolg und viel Kraft wünsche ich dir. Danke sehr. Schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, am Montag ist keine Sendung. Das hatte ich ja schon einige Male gesagt diese Woche. Da ist Rosenmontag, da ist ja nichts mit normalem Sendebetrieb. Aber wir sind natürlich dann Dienstag wieder da. Dienstag mit einer freien Themennacht wie immer. Und dann Mittwoch haben wir ein Thema. Und das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt, ich habe keinen Sex. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die unfreiwillig oder freiwillig keinen Sex haben. Zum Beispiel, weil sie asexuell sind. Also gar kein Interesse am Sex haben. Gibt's ja auch. Auch junge Leute, die einfach keinen Bock haben. Einfach und immer ganz fassungslos dastehen, wenn die anderen rollig und rappelig sind und sie selbst haben gar kein Bedürfnis. Also, weil sie asexuell sind, weil sie vielleicht krank sind, weil sie fromm sind, das kann ja auch sein, und deshalb keinen Sex haben. Oder vielleicht auch, weil sie schlimme Erfahrungen mit Sexualität gemacht haben. Wenn diese Kategorien in etwa auf euch zutreffen oder eine davon zutrifft und ihr mir davon erzählen wollt, über euch erzählen wollt, dann meldet euch doch am besten schon an unter domian@wdr.de. Ich habe keinen Sex. Unser Thema in der Nacht von nächste Woche Mittwoch auf Donnerstag. Weiter mit unserer Freitag-freien Themennacht. Hier ist Karin und Karin ist 62. Guten Morgen, Karin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Karin. Um was geht's? Ja, das geht, der Knackpunkt ist mein Vater, den ich eigentlich nicht mehr so nenne, schon seit 20 Jahren nicht mehr. Vor 20 Jahren hat er den Kontakt abgebrochen zu mir. Warum? Ich bin aus meiner Heimatstadt weggezogen. Und ich hatte ihn dann eingeladen mit seiner zweiten Frau. Meine Eltern sind geschieden. Mhm. Und das war dann halt, dass er dann diesen Besuch erst sehr freudig angenommen hat. Oder er hat sich gefreut, dass ich eingeladen habe. So hat sich das hier was angehört. Und dann lud er sich selbst wieder aus, weil er was anderes vorschob, was in meinen Augen völlig, was ganz Belangloses war eigentlich. Wie, und seitdem habt ihr keinen Kontakt, ne? Und ich habe ihm dann auch geschrieben in einem Brief, wenn er meint, er möchte Kontakt zu mir haben, dann soll er sich melden, das hat er nicht getan. Und es gab kein wirkliches großes Ereignis damals. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, welches denn? Ach so, welches Ereignis weißt du jetzt? Nee, weswegen du keinen Kontakt mit dem Vater mehr hattest. Ach so, das war erstmal das und dann hat er sich nicht gemeldet, er ist einfach in der Versenkung verschwunden. Mhm. Also kein Ereignis, kein großes Ereignis. Nein, gar kein großes Ereignis, nein, gar nicht. Mhm. Und jetzt habe ich von meinem Schwiegervater, von meinem Ex-Schwiegervater gehört, mit dem ich in enger Verbindung stehe, telefonisch und so weiter. Wenn ich dann nach meiner Heimatstadt fahre, dann besuche ich ihn auch. Mhm. Der hat mir jetzt erzählt, dass mein Erzeuger im Krankenhaus liegt. Oh, du sagst jetzt schon mein Erzeuger. Ja, das sage ich schon seit längerer Zeit, weil 95 habe ich noch mit meinem Mann meine Silberhochzeit gefeiert. Mhm. Und da hatte ich ihn dann auch eingeladen. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht lässt sich noch mal was einrenken irgendwie. Mhm. Und als Antwort kam dann ein Brief zurück, in dem er sich nach, ich sag's mal so ganz locker lapidar, nach Paragraph Schieß mich tot des deutschen Familiengesetzes, hat er sich dann scheiden lassen von meinen Brüdern und von mir. Was ist das für ein alberner Satz? Ja, natürlich ist das albern. Aber Karin, lass uns mal eben noch mal kurz so ganz in deine Vergangenheit gehen. Wie war das Verhältnis denn früher zu deinem Vater, als du jung warst? Gar nicht gut. Warum nicht? Also, wir haben immer drauf gewartet, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, als wir Kinder waren, dann hat er geprügelt. Geprügelt? Ja, er hatte eigentlich überhaupt gar keinen Grund. Wir haben also wirklich Angst vor ihm gehabt. Und als ich so 12 oder 13 Jahre alt war, da hat er mich tatsächlich mal gefragt, ob ich wüsste, warum er uns immer schlägt. Und natürlich wusste ich das nicht. Er hatte ja keinen Grund. Mhm. Und er meinte dann nur, er müsste seine Autorität uns gegenüber festigen. Das hat er einem 12-jährigen Mädchen gesagt. Das hat er einem 12-jährigen Mädchen gesagt, ja. Das heißt, du hast keine oder kaum schöne Erinnerungen an deinen Vater? Nein. Nein, ganz klar nein. Ganz klar nein. An die Mutter schon? Nein. Auch nicht? Auch nicht. Meine Mutter, die hat so viel Angst vor ihm gehabt, dass sie ihm in die Hände gespielt hat, was uns angeht. Die hat euch verraten? Ja, genau. Kann man sagen, dass du dein ganzes Kinder-Jugendleben von deinem Vater immer wieder mal geprügelt worden bist? Ja, mit schöner Regelmäßigkeit fast jeden Abend. Fast jeden Abend sogar? Ja. Wie hat er dich? Mit Teppichklopfer. Ja. So, jetzt hast du gerade erzählt, du hast gehört, dass er krank ist, dass er schwer ja, krank. Genau. Wie? Ja, ich habe das schon öfters mal gehört von meinem Schwiegervater. Er soll blind oder ja stark sehbehindert sein, blind sein. Dann geht er mit einem Blindenstock durch die Stadt und verscheucht die Tauben. Ich meine, was ist das denn? Wie alt ist er denn eigentlich mittlerweile? Er ist jetzt 29 Jahre geboren. Er ist jetzt, er wird jetzt 85, ja. Weißt du denn, was er genau, du weißt nicht genau, was er hat jetzt? Ja, nach dem Reden meines Schwiegervaters, also die Frau von meinem Erzeuger, die zweite Frau von meinem Erzeuger, die war mal Krankenschwester und die ist mit ihm zum Urologen gegangen und der hat ihn dann sofort im Krankenhaus eingewiesen und hat von Blasenkrebs gesprochen. Und wie der Zustand ganz aktuell ist, weißt du? Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich habe zu ihm direkt keine Verbindung. Es gab jetzt mal kurzzeitig, also wirklich sehr kurzzeitig, auf postalischem Weg Kontakt mit ihm, weil er mir Fotoalben vermachen wollte. Genauso hat er sich ausgedrückt mit Kinderfotos von mir. Und von meinen Brüdern. Und mein Schwiegervater, der hat dann nach Rücksprache mit mir ihm meine Adresse mitgeteilt, aber nicht meine Telefonnummer. Und ich bekam dann auch die Fotoalben zugeschickt in zwei Paketen. Ja. Und im zweiten Paket, da lag dann eben auch ein Schreiben, in dem er abgestritten hat, dass er sich von mir getrennt hat. Nun hatte ich das Schreiben aber noch. Und dann habe ich eine Kopie davon gemacht. Okay, also in dem Schreiben war nichts Versöhnliches zu lesen. Gar nichts. Sondern nochmal ein Vorwurf. Nichts, ja, nur Vorwürfe. Ein Vorwurf nicht, aber er hat seinen Standpunkt nochmal bekräftigt. Ja, genau, genau. Was ist jetzt konkret dein Konflikt oder dein Dilemma? Jetzt ist er im Krankenhaus und scheinbar schwer krank. Und so was ich jetzt gehört habe von meinem Schwiegervater, ist er jetzt wohl wirklich krank, was ich bis dahin ja immer noch verleugnet habe. Und und jetzt weiß ich nicht, wie soll ich mich jetzt ihm gegenüber verhalten oder keine Ahnung. Wir hatten ja gestern einen sehr ähnlichen Fall in der Sendung. Ja, ich habe das auch verfolgt, ja. Einen sehr ähnlichen Fall. Ja. Da hat die Anruferin auch ähnlich so gesprochen wie du. Ja. Und du sagst ja, was du mir jetzt gerade so erzählt hast, auch, dass es nie im ganzen Leben eine schöne Verbindung mal gab mit dem Vater. Nein, nein. Dass er nie irgendwie sich dir gegenüber versucht hat, freundlich zu nähern oder etwas wieder gut zu machen. Das ist ja alles nicht geschehen. Das ist alles nicht geschehen, nein. Er hat sich auch nie entschuldigt für all das, was passiert ist. Das käme ihm nie in den Sinn. Niemals, niemals. Er wollte sich ja Autorität verschaffen. Ja. Wahrscheinlich steht er heute immer noch auf dem Standpunkt, das war richtig, dass die damals geprügelt wurden, die Kinder. Ja, natürlich, ja. Also in dem Schreiben von 95 hat er ja auch geäußert, dass er sich von uns scheiden lässt, weil wir uns gewissen Einflüssen nicht entzogen haben. Weißt du, was, Karin? Ich habe ja schon zu deinem Kollegen gesagt, diese gewissen Einflüsse sind meine Mutter. Die anderen Kinder, haben die auch keinen Kontakt zu ihm? Nein. Auch ganz klar getrennt? Nein, von meinem jüngsten Bruder hat er sogar, Moment, mein jüngster Bruder war 40, das ist ja schon über 10, 12 Jahre her. Da hat er von meinem jüngsten Bruder behauptet, das sei nicht sein Sohn. Und wenn man meinen jüngsten Bruder anschaut, dann schaut man meinem Erzeuger ins Gesicht. Ja, nur weil er seine Nase nicht hat. Ich finde, dieser Fall ist genauso klar wie gestern der Fall. Ich sage dir, meine Meinung ist, lass ihn in Ruhe, besuch ihn nicht mehr und lass ihn sterben. Ja, man. Ich finde, dass du da kein schlechtes Gewissen haben brauchst. Er hätte ja jetzt, als er die Kiste mit den Büchern dir geschickt hat, mit den Fotoalben, wenn er da noch ein Signal der Versöhnung gesandt hätte, dann würde ich zu dir sagen, komm, geh zu ihm, ist ein alter Mann, der ist schwer krank, geh hin. Aber er hat es da auch nicht gemacht. Nee, nicht ein Wort, nein. Dann mach es nicht. Ich würde es nicht machen. Ganz klar. Ja. Das ist so klar, weil du die Vergangenheit so beschrieben hast, so schlimm beschrieben hast, dass da auch nicht eine Nuance ist, wo ich denke, na, da kann man ja vielleicht auch anknüpfen und nein. Dann ist es der Lauf der Zeit und der Lauf eures Schicksals, dass er jetzt dann ohne dich und ohne seine Kinder gehen wird. Ja, mein großes persönliches Problem dabei ist, ich muss fast sagen, ich bin fast harmoniesüchtig. Ja, ja, ja. Ich versuche immer gerne, also alles in Einklang miteinander zu bringen. Mhm. Also, dass es da keine Auseinandersetzung gibt und dass man Streitigkeiten beilegt. Ich habe die Sorge, wenn du wieder hingehst, dass du vielleicht auch wieder an die Vergangenheit sehr erinnert wirst, dass er vielleicht wieder was Übles macht und du nochmal all die Schmerzen aushalten musst, seelischen Schmerzen, über die du vielleicht schon in all den Jahren etwas hinweggekommen bist. Ja, ich habe ja meine Therapie deswegen auch angefangen. Mhm, da siehst du. Aber die habe ich dann auch nicht zu Ende gebracht, weil dort, das war so eine Gruppentherapie und weil wirklich niemand aus der Gruppe verstanden hat, weil sich das so obskur anhört, was mein Erzeuger da so von sich gibt und wie er sich benommen hat, wie er sich verhalten hat. Hast du dich also, da alleine gefühlt? Ich meine, Karin, ich würde mal Folgendes vorschlagen, das ist natürlich eine heikle Entscheidung und das kann letztendlich auch keiner dir wirklich raten. Man kann nur so die eigene Meinung äußern. Das ist natürlich eine Entscheidung, die du für dich alleine finden musst. Wir ziehen mal jetzt noch eine Meinung hinzu, nämlich die Meinung von meiner Psychologin. Ich hab dir meine Meinung gesagt. Ja. Und jetzt ruft dich gleich die Magdalena noch an und dann wird sie dir auch noch was sagen, was sie meint. Okay. Sollen wir es so machen, liebe Karin? Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an. Ja. Von Herzen alles Gute. Ja, ich danke dir. Sehr gerne, alles Gute. Ja, und tschüss. Schönes Wochenende wünsche ich dir. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Und einen schönen Rosenmontag. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ich werde nicht feiern. Ich bin froh, mich auskurieren zu können nach der Woche des Krankseins. Bin ich im Bett am Wochenende hauptsächlich. Hier ist Annika und Annika ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Annika. Um was geht's denn bei dir? Es geht darum, um meinen 14-jährigen Sohn. Der ist drogensüchtig. Der ist schon drogensüchtig? Ja. Was nimmt er? Also seit über einem Jahr schon Marihuana. Und jetzt seit mindestens 4 Monaten regelmäßig auch Ecstasy, Speed, Pilze. Wie kommt der da an als 14-Jähriger? Durch Freunde. Also nur Freunde. Also ich gebe ihm ja selber gar kein Geld mehr, schon lange nicht mehr. Aber er klaut mich. Also bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend, ja. Ich habe 3 Kinder. Also meine Tochter ist 16 und mein Kleinster, der ist 4 Jahre alt. Mhm. Und er klaut hier Geld aus dem Portemonnaie. Ja, also ich muss mein Portemonnaie ständig verstecken. Und wenn ich es mal nicht verstecken tue, dann ist sofort alles weg. Wie bist du denn auf die Schliche gekommen, dass er jetzt auch Ecstasy nimmt? Man sieht es. Also, Woran siehst du es? Er hat große Augen. Er hat Wahnvorstellungen. Er wiegt auch nur noch fast 40 Kilo. 40 Kilo? Also, und das Problem ist ja, dass er möchte einen Entzug machen. Und mir wird aber nicht helfen. Keine Klinik will ihn nehmen, weil er erst 14 ist. Wie bitte? Das gibt's doch gar nicht. Doch. Ich höre hier immer Sachen, ich bin immer fassungslos. Es gibt keine Klinik, die einen 14-jährigen Jungen aufnimmt, nein, weil der drogenabhängig ist. Ja. Das gibt es nicht. Weil das ist das Alter. Also unter 18 Jahren nehmen es keinen auf. Ja, aber es gibt auch unter 18 Jahre leider Gottes in Deutschland genügend Drogenabhängige. Unter 18. Genau. Genau, so sehe ich das ja auch. Und also er ist, lass mich nur fragen, du kannst mit ihm sprechen darüber. Ich kann mit ihm sprechen. Es gibt gute Tage und schlechte Tage. Also sieht er das denn ein, dass er was Falsches macht? Ja, das sieht auch ein. Das Problem ist auch, dass ständig die Polizei nach Hause bringt. Ich kriege ständig Anzeigen von der Polizei wegen Raubes, illegalen Handel mit Cannabis. Und er hat auch, wie gesagt, auch schon versucht, in seinem Zimmer Cannabis anzubauen. Da habe ich auch die Polizei angerufen und die haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, ich soll mich beim Jugendamt melden. Aber Stichwort, Jugendamt ist ja nur ein gutes Stichwort. Hast du mit dem Jugendamt Kontakt gehabt? Ja, schon seit, es fing ja schon damals an, wo er in der 5. Klasse gekommen ist. Da fing das schon an, da kam jemand in seine Klasse und seitdem, er hat keinen Respekt mehr vor Lehrern gehabt. Geht er überhaupt noch zur Schule? Nein. Nee? Also er hat jetzt, sechste Klasse, haben sie ihn rausgeschmissen. Da haben sie gesagt, es geht nicht mehr. Es bringt auch nichts mehr, dann gibt es dieses produktives Lernen, das für Schüler, die jetzt zum Beispiel Probleme haben, wenn sie zum Beispiel 8 Jahre Schulzeit hinter sich haben, dann... Aber weißt du, wenn ich das alles so höre, wäre er ja, muss der Junge erstmal in die Klinik und danach wäre der doch wahrscheinlich besser das aufgehoben. Ist das, ja. Wenn der... in ein Heim oder in betreutes Wohnen oder irgendwie in eine feste Gemeinschaft. Habe ich schon gemacht. Ich habe auch damals schon, weil ich habe ja nun jetzt auch noch 2 andere Kinder und er ist ja auch in manchen Zeiten extrem aggressiv, wo wir Angst hatten. Und da war ich auch beim Jugendamt gesagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte, dass er ins Heim kommt. Da haben sie gesagt, ohne seine Einwilligung geht es nicht. Auch nicht, wenn ein Kind drogenabhängig ist und kriminell ständig auffällt? Nein, dann nicht. Die würden dann sagen, ja, nehmen Sie eine Erziehungshilfe, aber was bringt mir eine Erziehungshilfe, wenn er nicht zu Hause ist, wenn man mit ihm nicht reden kann? Das bringt ja nichts. Was sagt denn das Jugendamt dazu, dass da offensichtlich keine Klinik ihn annehmen will? Die wissen es selber nicht, die verstehen es selber auch nicht. Ich bin gut mit einer Streetworkerin, also... die kenne ich schon seit, seitdem ich selber 15 bin, kenne ich so die Streetworkerin, die ist auch sehr enttäuscht darüber, die hat auch mit dem Oberarzt aus der Klinik geredet. Reden wir jetzt von einer Klinik, die ihr nicht aufnimmt, oder habt ihr schon bei mehreren das versucht? Alle, drumherum, alle. Also ich kann es nicht glauben. Nicht einen 15- oder 14-jährigen Menschen abweisen, weil er 14 oder 15 ist, obwohl er schwer drogenabhängig ist. Doch, ist so. Nach dem Motto, nehmen Sie mal nach Drogen 4-5 Jahre und dann kommen Sie wieder, dann nehmen wir Sie auf. Heißt das ja im Klartext. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll, weil ich kann auch meinen eigenen Sohn nicht zusehen, wie er zugrunde geht. Natürlich. Es ist ja ein Hilferuf deinerseits. Du bist ja völlig überfordert. Du bist alleinerziehend, du hast 3 Kinder. Du hast ein extremes Problemkind in der Familie. Da bist du ja auch komplett überfordert. Deswegen muss es von außen eine gezielte staatliche Hilfe geben. Wenn du mit ihm sprichst, was sagt er denn zu seiner Lage? Also wenn er zum Beispiel drauf ist, ist er ziemlich depressiv und heult auch und sagt, dass er Hilfe will. Mhm. Wenn er nicht drauf ist, ist er ziemlich aggressiv und dann ist ihm wieder alles egal und ach scheiß drauf. Und es ist so Zwiespalt, mal so und mal so. Also ein schlimmer Zustand. Ja, ein sehr schlimmer Zustand, der, wenn nichts passiert, noch viel schlimmer werden wird. Oder er landet bald im Jugendknast. Ja, das sowieso, weil ich bedenke ständig, die Polizei bringt ihn nach Hause wie irgendwas und da muss ja an irgendwelche Drogen kommen. Ich gebe ihm ja kein Geld mehr. Und das ist ja das Problem. Wann wird er 15? Jetzt am 8., also im Juli. Naja, also in diesem Jahr noch 15. So, Annika, da werden wir uns jetzt nochmal richtig schlau machen, ob es da nicht noch doch eine andere Möglichkeit gibt. Das wäre lieb, ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir dir helfen können. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und von heute in Und für heute in der Technik Alina Marquis. Nächste Woche Montag gibt es keine Sendung, da ist Rosenmontag. Wir sind wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und dann auch wieder mit einer freien Themensendung. Ihr könnt euch immer anmelden unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wenn ihr Karneval feiert, feiert schön. Bis dann. Ciao.